Dann fange ich jetzt mal an. Ganz am Anfang wurde gesagt, das sei sozusagen die offizielle Eröffnung, so sehe ich das selber weniger. Eigentlich mehr als also auch zu deinen persönlichen Stellungnahmen. Ich habe nämlich in diesem Semester festgestellt, dass es das 100. Semester ist, in dem ich mich in wechselnden Rollen, Student, Promovent, Habilitant, Privatdozent und schließlich Professor, in der wissenschaftlichen Psychologie bewege. Und mir ist aufgefallen, dass ich mich bei all diesen Rollenwechseln dennoch immer im Wesentlichen als Studierend empfunden habe, was vor allen Dingen auch damit zusammenhängt, dass ich immer mit Studierenden zu tun hatte, von denen ich eine ganze Menge lernen konnte. Von dem ich noch mehr lernen konnte, kommt auch noch im Laufe des Vortrags, aber erstmal so viel. Ich bin oft gefragt worden, wie ich denn eigentlich zur kritischen Psychologie gekommen bin. Ich habe als einer der, kann man wohl sagen, Pioniere des Langzeitstudiums erst nach 17 Semestern Mainstream-Studium und erster Arbeit in Bonn mit dem Diplom in Psychologie abgeschlossen. Und ich fand damals nach 17 Semestern ohne Examen zu gehen noch blöder, als nach 17 Semestern mit Examen zu gehen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass ich eigentlich mit dem, was ich da gelernt hatte, keine richtige Perspektive einer psychologischen Berufstätigkeit verbinden konnte, weil die Art und Weise, wie ich gelebt hatte und die Art, was ich studiert hatte, eigentlich wenig miteinander vermittelt war. Ein biografischer Zufall führte mich dann von Bonn nach Berlin, wo ich mich mal erst versuchsweise und dann ernsthaft mit der kritischen Psychologie befasst habe, insbesondere mit Klaus Holzkamps Sinnlicher Erkenntnis. Bevor ich zu ihm hinging, um mit ihm Kontakt aufzunehmen, habe ich vorsichtshalber noch die drei Bände des Kapitals gelesen. Jedenfalls fand ich dann darin eine neue Perspektive auf die Psychologie, die mit meinem Leben und der Praxis in meinem Leben eigentlich besser vermittelt war, als das bisher Gelernte. Und so wurde die kritische Psychologie für mich der Ansatz, mit dem ich mich bis heute eigentlich am besten meine, in der Psychologie bewegen zu können. Wie bin ich denn jetzt zu diesem Eröffnungsvortrag gekommen? In der Psychologie ist ja immer wieder theoretisch vom freien Willen und dessen Illusion die Rede. Ich selber bin im Hinblick auf diese Eröffnungsveranstaltung praktisch mit dem Problem des freien Willens befasst. Als ich nämlich gefragt wurde, ob ich diesmal wieder zum vierten Mal seit 2010, beziehungsweise wenn man den letzten Kongress kritische Psychologie 1998 mitbedenkt, zum fünften Mal hintereinander die Eröffnung machen würde, habe ich dankend freundlich abgelehnt und darauf verwiesen, dass das eigentlich doch auch mal andere und jüngere Leute machen könnten. Nach einigem Hin und Her ging es nun so aus, dass ich in einer Mischung von unfreiwillig-freiwillig oder auf Latein nolens-volens, Sie kannten das auch schon mit deren Forschung, hier stehe. Also kein wirklich äußerer Zwang. Ich glaube auch kein im kritisch-psychologischen Sinne innerer Zwang, denn die Vorbereitungsgruppe hat, glaube ich, nicht eine Macht, der ich mich nur sozusagen durch Verdrängung unterwerfen kann. Wurde der Vorgang im Einzelnen rekonstruiert, käme heraus, dass mainstream-psychologisch gesprochen die ganze Sache so eine Art Foot-in-the-Door-Effekt ist. Alltäglich gesprochen wiederum das Verhältnis vom kleinen gereichten Finger und der flugs ergriffenen ganzen Hand quasi über den Kopf des Betroffenen hinweg. Und so stehe ich jetzt also mit beiden Füßen hier vor dem Pult. Es war übrigens immer so, dass bei allen Ferienunis habe ich eigentlich nie Sachen eingereicht, sondern mir ist immer gesagt worden, was ich machen soll. Das war diesmal nicht anders. Aber das ist ja nicht schlimm. Jedenfalls mit dieser Vorbemerkung ist es mir gelungen, meine ich, erlebnisbasiert vier Körperteile, darunter auch Kopf und Füße, unterzubringen. Und außerdem den Umstand, dass der freie Wille wahrlich nicht nur über die Hirnforschung zu thematisieren ist. Was mich und mein Gehirn aber jetzt im Laufe des Vortrags noch weiter beschäftigen wird, das ist das Verhältnis von Kopf und Füßen. Den Titel vom Kopf auf die Füße haben sich andere ausgedacht. Und wenn ich dazu jetzt was sagen will, ich muss mich noch ein bisschen enttrocknen hier, fällt mir erstmal Kopf auf die Füße, der zu seinen Lebzeiten der kritischen Psychologie kritisch-freundschaftlich verbundene Psychiater Erich Wolff ein, der in einem Kolloquium anlässlich des Todes von Klaus Holzkamp 1997 einen Beitrag hielt, der hatte folgenden Titel: Vergesellschaftung als Bewusstseinsakt. Und diesen Vortrag hat er folgendermaßen eröffnet. Dieser Titel meint er, ich zitiere das jetzt, kann in marxistischen Ohren nur provokativ klingen. Er erweckt den Eindruck, als solle die materialistische Geschichtsdialektik von den Füßen, auf denen sie seit Marx gedanklicher Anstrengung stand, wieder auf den hegelianischen Kopf gestellt werden. Dies ist natürlich nicht meine Absicht, obwohl der Hinweis nicht unangebracht wäre, dass Geschichte nicht nur von den Füßen, sondern auch mit dem Kopf gemacht wird und dieser ist es, der dann auch die Hände bewegt. Zitat Ende. Damit sind wir, denke ich, jetzt beim Thema und übrigens auch dabei, dass es für Erich Wolff ganz selbstverständlich war, dass es sich bei der kritischen Psychologie um einen marxistischen Ansatz handelt. Das ist nicht mehr so selbstverständlich, darauf komme ich zurück. Vom Kopf auf die Füße, das bezieht sich, davon gehe ich jedenfalls aus, auf eine Bemerkung im Nachwort zur zweiten Auflage des Marxischen Kapitals und auf eine Bemerkung in Engels Arbeit Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen Philosophie. Und da wird eben festgestellt, die Hegelsche Dialektik sei vom Kopf auf die Füße gestellt worden, statt die wirkliche Bewegung der Welt, also Abbild von Begriffen, zu fassen, gehe es darum, ich zitiere das, die Begriffe unseres Kopfes wieder materialistisch als die Abbilder wirklicher Dinge zu fassen. Und damit werde eben die Sache vom Kopf auf die Füße gestellt. Ich lasse jetzt mal den etwas mechanischen Begriff des Abbildes weg, den auch Erich Wolff in seinem Vortrag problematisiert hat. Und frage mich jetzt, was soll das für die kritische, für die Psychologie heißen, vom Kopf auf die Füße, für die Psychologie und für die kritische Psychologie, die sich, um das zu sagen, sich in ihrer Entstehung, sage ich, nicht systematisch mit Hegel befasst hat, sondern eher den schon umgestülpten oder sozusagen auf die Füße gestellten Entwicklungsgedanken aufgegriffen hat. Holzkamp hat das 1984 so resümiert, was das bedeuten kann, und sagt Folgendes: Obwohl der Mensch den Standpunkt seiner subjektiven Lebenswelt nie verlassen kann, kann er dennoch seine eigene Stellung im gesellschaftlichen Gesamtprozess gedanklich und praktisch erfassen. Also er kann nie da raus, aber er kann das selber reflektieren und es sozusagen kognitiv und emotional bearbeiten. Und das, sagt er, sei die methodologische Basisvoraussetzung materialistischer Dialektik. Wenn wir jetzt unter der Voraussetzung davon ausgehen, dass Entwicklung und Veränderung die Existenzweise allen Seins ist, dann können wir sicher sagen, dass man über Gegenwärtiges mehr erfahren kann, wenn man seine Geschichte und die Entwicklung kennt. Beziehen wir das auf die Psychologie oder auf die menschliche Existenz, können wir zunächst von der menschlichen Situation aus, alltäglichen Situation, von einem Konflikt. Ein Wort gibt das andere, die Situation eskaliert, die jeweiligen Situativen, Kognitionen, Emotionen, Handlungsweisen können beispielsweise in der Ankündigung münden, noch so ein Spruch, Kieferbruch. So, wir können dann danach fragen, wie eigentlich diese Situation entstanden ist. Wir können auch nach der Biografie des Sprechers fragen, aber auch dann, wenn wir die Biografie des Sprechers kennen, ist das Ende der Verstehensmöglichkeiten und der Sachen, die man einbeziehen sollte, noch nicht erreicht. Denn Biografien von Menschen sind ja selber wieder eingelassen in konkret historische Gesellschaften. Und das, was wiederum als Gesellschaft imponiert, ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern muss sich auf irgendeine Weise aus der Naturgeschichte entwickelt haben. Insofern ist zu berücksichtigen, dass wir als Menschen Individuen sind, mit bestimmten Biografien, in konkreten Gesellschaften, aber dass wir eben auch Naturwesen sind, natürliche Organismen mit dem entsprechenden Stoffwechsel. Das ist ja eben auch mit dem Essen schon thematisiert worden. Jetzt kann man es natürlich konkreten Handlungen nicht ansehen, was daran situativ ist, was individuell biografisch ist, was gesellschaftlich ist, was natürlich ist. Man kann auch nicht einfach die Leute danach nur fragen, sondern es bedarf wissenschaftlicher Anstrengungen, der psychologischen Begriffe, mit denen wir operieren und Situationen und Leute analysieren, diese Begriffe selber zu hinterfragen, beziehungsweise zu begründen und auszuweisen, wie wir eigentlich zu diesen Begriffen gekommen sind. Und das ist eigentlich der Grundgedanke der wissenschaftliche Sinn des historisch-empirischen Herangehens in der kritischen Psychologie, also eines umfassenden Entwicklungsdenkens. Ich kann natürlich nur Sachen anreißen, die in verschiedensten Veranstaltungen genau ausgeführt werden. Wie hat sich das Psychische selber, also was wir psychisch nennen, Emotionen, Kognition, Motivation, all solche Sachen, wie hat sich das in der Entwicklungslinie zum Menschen denn überhaupt entwickeln können? Wie fassen wir, können wir das sinnvollerweise in Begriffe fassen? Und wie stehen diese Begriffe dann im Verhältnis zu den Begriffen, mit denen wir in der Psychologie oder im Alltag zu tun bekommen? Wir gehen, wie das Holzkamp formulierte, von der menschlichen Lebenstätigkeit aus, von der Unmittelbarkeit der Situation, immer von der Unmittelbarkeit der Situation, und müssen dann aber versuchen, den Zusammenhang, in dem wir selber stehen, ich hatte es eben schon gesagt, zu begreifen, Zusammenhänge herzustellen und dann wieder zu der Situation zurückzukehren. Und das heißt in der marxistischen Methodologie, so hat es Holzkamp formuliert, aber eben auch Marx, den Weg vom Vorstellungskonkretum, das, was ich erstmal unmittelbar erlebe, über eine Abstraktion hin zum Gedankenkonkretum, das heißt zur begriffenen Unmittelbarkeit. Ich finde mich dann wieder an derselben Stelle, aber mit anderer Art von Einsichten. Insofern kann man auch schon mal sagen, nützt es jetzt nicht so richtig viel, wenn man die Experimentalpsychologie dafür kritisiert, dass sie sich vom Alltag entfernt. Weil die bloße Rückkehr zum Alltag führt nur nicht dazu, dass man etwas begriffen hat, sondern der Alltag selber muss auch hinterfragt werden. Aber was das heißt mit diesem Gedankenkonkretum und Vorstellungskonkretum, würde ich gerne an einem Beispiel erörtern, was ich schon öfter dargestellt habe, und zwar am Beispiel eines unkonzentrierten Schülers im schulischen Alltag. Offenbar ist es ja dieser konkrete Schüler, der ständig unkonzentriert ist, der, wenn man so sagen kann, eine Konzentrationsstörung hat, der die Eigenschaft besitzt, unkonzentriert zu sein. Jetzt ist natürlich zu bedenken, inwieweit so ein konzentrationsschwacher Schüler es möglicherweise mit einem didaktikschwachen Lehrer zu tun hat, dessen Didaktikschwäche wiederum damit zu tun hat, dass er sich unter dem Druck von Lehrpersonen fühlt, die wiederum unter dem Druck von Lehrplänen fühlt, die sich irgendwelche anderen Leute ausgedacht haben und so weiter und so fort. Wenn man dies bedenkt, dann wird klar, dass die Feststellung der Konzentrationsschwäche von vielen Vermittlungsschritten absieht und quasi in das Individuum hineinverlagert, was eigentlich sozusagen vermittelt ist. Das heißt, diese unmittelbare Vorstellung, dieses Vorstellungskonkrete muss überwunden werden, und erst wenn ich diese Zusammenhänge begriffen habe, habe ich eine neue Möglichkeit, mit dieser unmittelbaren Situation des Alltags umzugehen. Und danach muss man eben das konkret Individuelle als gesellschaftlich vermittelt denken. Das heißt, damit ist auch verbunden eine zentrale Kritik am Konzept der Eigenschaft oder auch an bestimmten Vorstellungen von Persönlichkeit, soweit sie von diesen Vermittlungen absehen. Und sofern Sie das tun, schieben Sie dann beispielsweise objektive Beschränkungen den einzelnen Individuen als subjektive Beschränktheit in die Schuhe. Also beispielsweise diesen armen Jungen in der Schule, der sich nicht konzentrieren kann. Und wenn man das versucht hat zu besprechen, dann kann man vielleicht auf eine andere Weise die Dinge betrachten und zu neuen Einsichten über Zusammenhänge kommen und soweit es eben gelingt, diese Art von Gesellschaftlichkeit zu begreifen. Ich will drei Aspekte resultathaft dieser sozusagen historischen Entwicklung oder historischen Analyse nennen. Das ist einmal die, sage ich mal, Behauptung, dass wir eine gesellschaftliche Natur haben. Das heißt, die sozusagen natürlich gewordene Möglichkeit, dass wir uns vergesellschaften können, dass wir uns in Gesellschaften reinentwickeln können, diese mitgestalten können und verändern können. Das heißt, die menschliche Natur ist weder böse noch gut, sondern die ist einfach eine Ermöglichung für diese Vergesellschaftung. Das heißt, mit der Natur des Menschen ist Adolf Eichmann ebenso kompatibel wie Nelson Mandela oder wie die Teilnehmenden dieser Veranstaltung hier und die Teilnehmenden am Dschungelcamp. Wir haben also insofern eine gesellschaftliche Natur, als wir grundsätzlich in der Lage sind, uns zu vergesellschaften. Das bedeutet, dass wir Verfügung über unsere Lebensbedingungen gewinnen wollen. Wenn jetzt diese Verfügungsnotwendigkeiten, die Art und Weise, wie wir das versuchen, in Erscheinung tritt, die wir vielleicht für problematisch halten, dann gilt es nicht, die Ursachen dafür in der menschlichen Natur zu suchen, sondern in den Lebensumständen und die Art und Weise, wie die einzelnen Menschen sich mit diesen Lebensumständen auseinandersetzen. Man muss dann übrigens auch darauf verzichten, andere als irrational zu kennzeichnen oder zu disqualifizieren. Denn das würde nur heißen, dass man den Versuch auch aufgibt, die Gründe der Betroffenen zu verstehen. Was irrational ist, sind die Verhältnisse, in denen wir uns bewegen müssen. Aber es ist keine sinnvolle psychologische Kategorie, die Gründe von Menschen zu verstehen. Gesellschaftliche Natur bedeutet also insofern für einschlägige wissenschaftliche Kontroversen einen Vorschlag, historisch empirisch fundiert, wie menschliche Natur zu fassen ist. Das ist eine argumentative Basis, denken wir, auch gegenüber der psychoanalytischen Argumentation, soweit sie von einer antigesellschaftlichen Triebnatur des Menschen ausgeht, wonach menschliche Vergesellschaftung, aber auch Erziehung eigentlich ein Kampf gegen die menschliche Natur sein muss. Immer die Unterwerfung sozusagen des natürlichen Individuums unter Zwänge. Eine Argumentation, die übrigens auch der Marxist Gramsci vertreten hat. Und es ist natürlich eine Argumentation gegenüber biologistischen Konzeptionen, die per se meinen, dass man gesellschaftliche Zustände unter Rekurs auf biologische Funktionalitäten erklären kann. Selbstkritisch bei dem Konzept ist natürlich zu bedenken, dass diese Resultate und auch die Analysen Jahrzehnte alt sind und dass sie auch noch nicht, glaube ich, hinreichend vermittelt sind mit neueren Ergebnissen der Genetik. Und welche Aufgaben das mit sich bringt, hat vor allen Dingen Vanessa Lux in ihrer Promotion herausgearbeitet. Aber generell ist es ja so, dass die Ergebnisse dieser Analysen nicht in Stein gemeißelt sind, sondern weil sie eben empirische Untersuchungen sind, auch immer weiterentwickelt werden müssen. Zweiter Aspekt. Gesellschaft ist nicht etwas, was unmittelbar anschaulich ist und was wir unmittelbar erfahren. Im Unterschied zu sozialen, unmittelbaren, überschaubaren Situationen oder Face-to-Face-Kontakten. Die kann man unmittelbar erfahren, aber die Art und Weise, wie die Gesellschaft das, was wir tun, strukturiert, ist nicht ohne weiteres zu erfahren, sondern muss selber theoretisch ermittelt werden. Das heißt, wie wir Männer, Frauen, Kinder, sogenannte Fremde wahrnehmen, hat situative und gesellschaftliche Dimensionen, die wir eben in unserer Biografie lernen, aber eben auch problematisieren können. Dem wird in der kritischen Psychologie mit der Unterscheidung von Bedingungen, Bedeutungen und Prämissen Rechnung getragen. Bedingungen, das meint in diesem theoretischen Rahmen oder kategorialen Rahmen, die objektiv-ökonomischen Lebensumstände, unter denen wir existieren. Bedeutungen verweisen darauf, welche Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbehinderungen in diesen Bedingungen enthalten sind. Und die Prämissen ist das, was wir als Einzelne an diesen Bedeutungen als für uns relevant hervorheben und für uns als relevant ansehen. Also damit ist der Versuch unternommen, diese gesellschaftlichen Strukturen in ihren Handlungsmöglichkeiten und Behinderungen zu vermitteln mit der Gründeebene der einzelnen Individuen, was natürlich jeweils konkret analysiert werden muss. Und in dem Zusammenhang komme ich zum dritten Punkt, das ist das Konzept der Handlungsfähigkeit, die, wie Holzkamp das formuliert hat, Zentralkategorie der kritischen Psychologie, nämlich gefasst als die, sagen wir, subjektive Notwendigkeit, Verfügung über die eigenen Lebensbedingungen zu gewinnen, wie ich das eben schon erwähnt habe. Das heißt, der Begriff der Handlungsfähigkeit thematisiert genau dieses Verhältnis von Möglichkeit und Behinderung, und zwar vor allem unter dem Aspekt, wie diese mit Herrschafts- und Machtverhältnissen vermittelt sind, wie wir uns damit auseinandersetzen. Man könnte auch sagen, Handlungsfähigkeit ist also die Kategorie, mit der das Verhältnis von Anpassung und Widerstand vermittelt werden kann, analysiert werden soll. Das könnte man sagen, so richtig neu ist es nicht mit Anpassung und Widerstand. Das haben wir eigentlich schon vorher gewusst. Also, dass Leute sich zu Sachen verhalten können, ja gut. Auch Widerstand ist ja sehr viel älter als die klassische Psychologie. Wenn man beispielsweise an den römischen Spartakusaufstand denkt oder auch die mittelalterlichen Bauernkriege, die sind ja auch älter als Marx. Nur, was ich gegen den Einwand wiederum einwenden würde, ist, wenn jetzt Marx und Holzkamp schon mal da sind, dann wäre es eigentlich ein bisschen schade, darauf zu verzichten, was sie zu diesem Thema beigetragen haben. Nicht? Also diese Einsichten und Fragestellung nicht zur Kenntnis zu nehmen. Etwa die Fragestellung, warum ist es eigentlich subjektiv funktional? Warum erscheint es den Leuten als vernünftig, sich anzupassen, in restriktivem Arrangement sozusagen sich mit den Verhältnissen zu arrangieren? Warum wird auf Handlungsmöglichkeiten verzichtet? Warum schränkt man sich mit gegebenen Gegebenheiten ab? Warum werden Handlungsmöglichkeiten nicht wahrgenommen? Warum werden Risiken gescheut? Wie werden sie gescheut? Und welche Möglichkeiten gibt es? Ich glaube, dass da in der Tat die kritische Psychologie theoretisch wie empirisch eine Reihe von Sachen zu beigetragen hat, solche Dinge genauer aufzuschlüsseln. Und das wäre dann auch ein sehr konkreter Beitrag zu diesen Auseinandersetzungen. Wenn ich jetzt mal erstmal resümiere, dann geht es also dieser historischen Rekonstruktion darum, wie die begrifflichen Grundlagen des psychologischen Denkens sind, was in den Blick kommen kann, auf welche Weise Fragen gestellt werden, welche Fragestellungen thematisiert werden, welche Theorien werden formuliert, welche Methoden sind geeignet. Das sind ja auch Sachen, die immer wieder natürlich bei Qualifikationsarbeiten, Masterarbeiten auftauchen. Wie kann man Thema eigentlich so befragen, thematisieren, problematisieren, dass einigermaßen vernünftige Sachen dabei rauskommen. Und ich habe eben auch gehört, oder alle haben es gehört, dass aus Klagenfurt dazu Beispiele kommen, wie versucht wird, solche verschiedenen Thematiken zu behandeln. In diesem Zusammenhang würde ich nochmal gerne auf dieses Beispiel der Konzentrationsschwäche zurückkommen und auf das Denken in Persönlichkeitseigenschaften. Da ist ja immer die Frage, inwieweit da also gesellschaftliche Verhältnisse personalisiert werden. Nun ist es natürlich kaum zu leugnen, dass es Eigenschaften gibt. Also man sagt, der ist höflich, blöd, unverschämt oder sonst wie. Aber das Problem ist, Eigenschaften sind nicht eine Erklärung, sondern sie sind selber aufzuschlüsseln. Das ist ein Phänomen, das man selber aufschlüsseln muss. Wenn also jetzt die psychologische Diagnostik bloß das Denken in Eigenschaften formalisiert, etwa am Beispiel der Intelligenz, statt nach Lebenszusammenhängen zu fragen, nach Umständen, nach Bedeutung, nach Prämissen und Gründen, so ist es eben eine wichtige Aufgabe kritischer Psychologie, sich genau damit auseinanderzusetzen. Und dabei kann man sich sogar auf einen wesentlichen Befund der traditionellen Sozialpsychologie beziehen. Und zwar den sogenannten fundamentalen Attributionsfehler. Wer Psychologie studiert, wird das kennen. Dieser fundamentale Attributionsfehler besagt nämlich, dass Leute das Verhalten anderer ohne Berücksichtigung der Umstände eher aus den Eigenschaften der Person erklären. So könnte man also sagen, dass eine vereigenschaftende Persönlichkeitsdiagnostik selber eine Systematisierung des fundamentalen Attributionsfehlers ist. Also im Grunde selber eine Art Fehler darstellt, den man sozusagen problematisieren muss. Und damit, also wenn die Sozialpsychologie vom fundamentalen Attributionsfehler spricht, dann hat sie zwar noch keinen Begriff von den gesellschaftlichen Dynamiken der Personalisierung, wohl aber zeigt das Beispiel auch, wie Konzepte und Befunde der vorfindlichen Sozialpsychologie durchaus und auch überhaupt der Psychologie zu berücksichtigen sind. Also die Aufgabe kritischer Psychologie steht da also darin, Kategorisierung des Alltags und der wissenschaftlichen Psychologie in Fragen nach Prämissen und Gründezusammenhängen zu überführen. Und das ist eine immer eigenständige Aufgabe, die man nicht einfach aus Grundbegriffen ableiten kann, wie überhaupt auch psychologische Praxis, nicht einfach aus den Grundbegriffen abzuleiten ist, beispielsweise Therapie, sondern dass im kategorialen Rahmen kritisch-logischen Denkens durchaus unterschiedliche Therapieansätze denkbar sind. Es kann nicht die kritische Psychologie geben, wie das Klaus Holzkamp 1983 schon in seiner Grundlegung formuliert hat und wie es Leonie Knebel im letzten Jahr im Aufsatz noch mal etwas genauer konkretisiert hat. Also Kategorien, das ist ja immer so ein schönes Wort, was alle immer toll finden. Kategorien dienen also dazu, dass man bestimmte Annahmen bezüglich empirischer Verhältnisse in der Lebenspraxis, in der Lebenstätigkeit, in der Lebensführung der Menschen bildet, theoretische Annahmen bildet. Diese drei Wörter, Lebenspraxis, Lebenstätigkeit, Lebensführung, verwendet Holzkamp in seinen Arbeiten immer wieder, sozusagen von Anfang an. Sie verdanken sich nicht in dem Sinne historischer Rekonstruktion, sondern bezeichnen den Prozess und Bezugspunkt, in dem Menschen eben Handlungsfähigkeit gewinnen müssen. In dem Zusammenhang ist vielleicht bemerkenswert, dass Holzkamp zu seinem letzten, ja nicht abgeschlossenen Manuskript sich mündlich so geäußert hat, dass er sich damit in einer Sackgasse befindet. Man könnte das unter Umständen so interpretieren oder verstehen, dass er sich sozusagen am Schluss dieses abgebrochenen Manuskripts wiederum dem nähert, was eigentlich der Ausgangspunkt der Analyse vorher war, nämlich wo er sagt, es geht darum, den Zusammenhang von Bedingungen und Bedeutung und so weiter zu rekonstruieren. Und dass das natürlich im Rahmen von Alltagszusammenhängen und Lebenszusammenhängen der Fall ist, liegt auf der Hand. Dass wir uns immer in alltäglichen Zusammenhängen bewegen, ist kaum oppositionsfähig, denn wo soll es sonst sein? Dass Menschen in verschiedenen Zusammenhängen agieren, ist auch relativ klar und auch kaum oppositionsfähig. Die Frage ist immer die, wie es eigentlich gelingt, diese Fragen sozusagen in gesellschaftstheoretisch und in psychologischer Theorie konkret zu fassen. Jetzt komme ich zurück vom Kopf auf die Füße, oder nicht ich jetzt, sondern von diesem Thema. Also es ging darum, diese Analysen haben sich bezogen auf Marx'sches Denken in dreifacher Hinsicht. Erstens das historische Herangehen, zweitens die Analyse sozusagen gesellschaftlicher Verhältnisse und drittens die Analyse damit verbundener Denkweisen. Es ging darum, die gewisse Beliebigkeit und bloß definitorische Setzung psychologischer Begriffe zu überwinden. Dieses bloße Ausspinnen von Begriffen hat ja Marx auch mal als eine professoraldeutsche Begriffsanknüpfungsmethode bezeichnet. Und es geht darum, dass man das quasi historisch auflöst. Das soll also nicht bloß Kopfgeburten sein. Ich glaube, dass das damit gemeint ist, wenn von Kopf auf die Füße geredet wird. Jetzt wollte ich zum Schluss noch die Frage diskutieren, steht denn jetzt die kritische Psychologie auf den Füßen und der Rest der Psychologie auf dem Kopf? Das, kann man das so sagen? Da will ich erstmal zwei Anmerkungen zu machen. Erstens, die Psychologie ist mittlerweile so umfangreich, dass jemand nur in einer Anwandlung von Verwegenheit oder aus schierer Unwissenheit von sich behaupten könnte, die Psychologie zu kennen. Das hat das Metro ausgedrückt. Ist da der Anspruch mit Kopf auf die Füße nicht ein bisschen großkotzig? Diese Großkotzigkeit wird relativiert, wenn man sich klar macht, dass es nicht um die Psychologie als Ganze geht, sondern nur um die Grunddimensionen psychologischen Denkens. Und in eben diesem Sinne hat Klaus Holzkamp in einem Vortrag von 1983, den hat er übrigens im Rahmen einer Veranstaltung der Deutschen Studentenschaften, also VDS, gehalten. Ich glaube, in Münster war das. Und da hat er Folgendes gesagt, kommt jetzt, wenn ich getrunken habe. Hat er gesagt, die Psychologie ist eine durch und durch problematische Wissenschaft. Sofern jetzt die kritische Psychologie auch Psychologie ist, trifft das auch auf Sie zu. Ja, auch die kritische Psychologie ist eine problematische Wissenschaft. Und zwar, weil sie keine glatten Lösungen für das problematische Verhältnis von Mensch und Welt oder, wie man immer so prima sagen kann, der gesamtgesellschaftlichen Vermitteltheit individueller Existenz hat. Sondern nur, aber immerhin auch, spezifische und, wie ich finde, fruchtbare Begriffe, Fragestellungen und Herangehensweisen, die dann jeweils mit vorfindlichen psychologischen Ansätzen ins Verhältnis zu setzen sind. Jede Psychologie hat es mit personalen Problemen zu tun, deren gesellschaftliche Vermitteltheit für die Lösung der Probleme Grenzen setzt, von Ausnahmen abgesehen. Also bei den Problemen mit Ausnahmen abgesehen. Sich mit kritischer Psychologie dessen bewusst zu sein, dass das so ist, ist schon ein wesentlicher Schritt und kann vor vorschnellen Lösungssuchen bewahren und neue Forschungsperspektiven eröffnen. Konkrete psychologische Fragen sind dabei mit, denke ich, vorfindlichen Ansätzen und Befunden ins Verhältnis zu setzen. Und das bedeutet, dass für die kritische Psychologie zentrale Konzept des Zusammenhangs von Kritik und Weiterentwicklung. Kurze Interpretation. Also kritische Psychologie steht nicht außer Konkurrenz, sondern ist selber Teil der Psychologie und muss sich mit ihren Problembeständen auseinandersetzen. Und da ist es nicht unnütz, die Psychologie so weit wie möglich zu kennen, also Kopf und Füße zu benutzen, um in der Psychologie selber laufen zu lernen. Das heißt, einfach nur zu sagen, wir haben diese Kategorien, führt wenig weiter wie auch pauschales Abqualifizieren der restlichen Psychologie. Sondern es ist bei eigenen Forschungsfragen immer auch konkret zu fragen, welche Antworten und Fragen es bisher da schon gibt, was wir daraus lernen können und was daran zu kritisieren ist. Ich habe in der Einführung dazu einen Leitfaden vorgelegt, den ich hier natürlich nicht erörtern kann. Ein aktuelles Beispiel für diese Einbeziehung auch anderer psychologischer Ansätze ist die umfangreiche Arbeit von Gesa Köberling zur subjektiven Verarbeitung erfahrener rassistischer Gewalt, die sich auch mit vorfindlichen anderen Theorien auseinandersetzt. Und sie wird das hier ja auch vorstellen. Ich will damit nicht jetzt auf einmal sagen, die Psychologie ist eigentlich schon eine prima Wissenschaft. Ich glaube, sie ist problematische Wissenschaft. Sie ist auch eine Unterdrückungswissenschaft, sie ist eine Anpassungswissenschaft, aber trotzdem hat sie in ihren Erkenntnissen Sachen drin, die wir jedenfalls nutzen können, und das sollte man eigentlich immer berücksichtigen. Sonst läuft man ein bisschen Gefahr, dass man dann auf tönernen Füßen steht, wenn man das, was die Psychologie selber macht, nicht zur Kenntnis nimmt. Ich will abschließend auf diesen Punkt nur noch mal kurz unter methodischen Gesichtspunkten zurückkommen, wie das Verhältnis ist. Und zwar, die kritische Psychologie, das ist, habe ich nur andeuten können, bezieht sich ja auf Prämissen, Gründe, Zusammenhänge. Also Prämissen als die Bezüge, die ich herstelle zu den objektiven Bedingungen und Bedeutung, und meine Gründe. Das versuche ich rauszuarbeiten und dann das zu verstehen, aber auch bedingungsändernd einzugreifen. Die experimentell orientierte Mainstream-Psychologie hat damit nicht so Mut. Die formuliert Ursache-Wirkungszusammenhänge, Reiz-Reaktionszusammenhänge. Sie untersucht, wie Bedingungen auf Versuchspersonen wirken. Das erste, Prämisse Gründe, ist der Begründungsdiskurs. Das zweite ist der Bedingtheitsdiskurs. Die Pointe ist jetzt die, das hat Klaus Holzkamp zum ersten Mal in aller Deutlichkeit 1986 zum Ausdruck gebracht, und ich halte das für einen seiner wichtigsten Aufsätze. Da wird auch, glaube ich, eine Lektüre zu gemacht, kann das sein? Nee? Gut, aber kann man ja selber lesen auch. Beamte ist jetzt, dass dieser Begründungsdiskurs sich auch mitten in Theorien befindet, die als Ursache-Wirkungszusammenhänge formuliert sind und gemeint sind. Und zwar kann man das sich dadurch relativ leicht deutlich machen, wenn Folgendes möglich ist: Wenn die Beziehung zwischen dem Wenn und dem Dann-Teil einer Hypothese sinnvermittelt ist, dann handelt es sich aller Mainstream-Rhetorik zum Trotz nicht um einen Ursache-Wirkungszusammenhang, sondern einen Prämisse-Gründen-Zusammenhang. Das heißt, wenn ich zwischen den Wenn- und den Dann-Teil ein subjektiv funktionalerweise einschieben kann, dann ist das keine nomothetische, auf nomothetische Geltung zielende sozusagen Ursache-Wirkungsbeziehung. Also, nehmen wir mal als Beispiel die Selbstergänzungstheorie von Wicklund. Da sagt, das ist eine Theorie, die, oder eine Hypothese, wenn Menschen eine Bedrohung eines wertgeschätzten Teils ihres Selbstkonzepts erfahren, werden sie motiviert, nach zusätzlicher Anerkennung für diesen Teil ihres Selbst zu suchen. Es ist relativ locker möglich zu sagen, dann werden sie subjektiv funktionalerweise das tun. Dann ist das keine Gesetzmäßigkeit, dann ist das eigentlich ein verborgener Prämissen-Gründe-Zusammenhang. Das ist eine subjektive Sinnstiftung, die hier in der Sprache der Experimentalpsychologie formuliert wird. Und daran will ich nur hervorheben, und das ist für Auseinandersetzung mit der traditionellen Psychologie nicht unwichtig, dass dieser Begründungsdiskurs, diese Denkweise der kritischen Psychologie, die ja behauptet, dass sie die Wissenschaftssprache der Psychologie sein soll, dass man die nicht in so eine Art hermeneutische Exklave abschieben kann, sondern dass dieser Begründungsdiskurs sich durch die gesamte Psychologie hindurchzieht. Und deswegen eigentlich daraus auch methodische Konsequenzen gezogen werden müssten, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen darstellen kann. Aber man kann nicht sagen, naja, die kritische Psychologie mit ihrem Begründungsdiskurs und alles haben wir deutsches Zeug und so. Gut, aber wir machen ja Wissenschaft. Sondern in Wirklichkeit ist dieser Diskurs mitten in diesen Theorien drin. Er ist nur verborgen, kann aber immer expliziert werden. Die Grenzen dessen, die zeigen sich bei physiologischen Zusammenhängen, etwa wenn man so einen Zusammenhang hat von zunehmendem Alter und Gedächtnisverlust. Da kann man nicht sagen, das ist irgendwie sinnvoll oder subjektiv funktional, das ist einfach nur Beschiss. Sozusagen auch letzten Endes sozusagen ein Ursache-Wirkungszusammenhang. Subjektiv funktional kann man damit umgehen, dass man mit dieser Vergesslichkeit sich bestimmte Techniken aneignet, das besser klar zu kriegen. So, im Kern geht es also darum, dass auch sozusagen in der Mainstream-Psychologie die Wissenschaftssprache nicht totzukriegen ist und auch sozusagen Psychologie als Subjektwissenschaft entwickelt werden muss. Noch eine weitere Bemerkung dazu, und dann komme ich zum Schluss. Die Betonung des subjektwissenschaftlichen Charakters der kritischen Psychologie ist zum Teil durchaus eine Möglichkeit, den Marxismus aus der kritischen Psychologie so ein bisschen zu entsorgen. In diesem Zusammenhang will ich nur darauf verweisen, dass im Titel der 2013 erschienenen englischsprachigen Ausgabe von Holzkamp-Texten nur noch von Subjektwissenschaft die Rede ist, Subject Science. Der Titel der spanischsprachigen Ausgabe, die vorher gar rausgekommen ist, der ist der Titel Marxistische Subjektwissenschaft. Wie übrigens auch der Untertitel der 2008 erschienenen Festschrift zu meinem 60. Geburtstag auch von marxistischer Subjektwissenschaft sprach. Das wird sicherlich hier auch diskutiert werden, welche Rolle eigentlich marxistische Bezüge in der kritischen Psychologie haben. Holzkamp selber hat kurz bevor er gestorben ist noch gesagt, ich zitiere das bitteschön, nichts von Aufgabe oder auch nur Relativierung unserer marxistischen Grundorientierung. Aber wie gesagt, das kann hier diskutiert werden. Jetzt komme ich noch zu meiner persönlichen Schlussbemerkung. Da würde ich auch selber nochmal auf Marx zurückkommen und auch noch eine weitere Bemerkung zum Kopf machen und einen Körperteil hinzufügen, der bislang völlig untergelichtet geblieben ist, nämlich im Bauch. So, Marx schrieb über Kritik. Das ist ein richtig schöner Satz. Er schreibt, die Kritik ist keine Leidenschaft des Kopfes, sie ist der Kopf der Leidenschaft. Nochmal. Kritik ist keine Leidenschaft des Kopfes, sie ist der Kopf der Leidenschaft. Das hier in diesem Satz formulierte Verhältnis von Kopf und Leidenschaft kann man als spezifischen Ausdruck des generell psychologisch bedeutsamen Verhältnisses von Kognition und Emotion verstehen. Kognition und Emotion, Kopf und Leidenschaft, Kognition und Emotion. Im Alltag, wenn wir den Alltag wieder mal begegnen, wir diesem Verhältnis als Gegensatz von Kopf und, da ist er, Bauch. Gegensatz von Kopf und Bauch. Es gibt ja Leute, die sagen, du redest ganz schön verkopft. Man sagt selten, du redest aber ziemlich verbraucht. Aber jedenfalls Kopf und Bauch. Also der Gegensatz von Vernunft und Gefühl oder eben Leidenschaft. Wir haben alle sicher Situationen erfahren, in denen Vernunft und Gefühl sich entgegenstehen, sich auszuschließen scheinen, wenn wir anfangen auszurasten, wenn wir es nur mühsam beherrschen können, wie eben auch in dem Spruch, ne, noch so ein Spruch, Kieferbruch, solche Sachen. Aber Vernunft und Leidenschaft sind nicht per se ein Gegensatz, sondern sie sind immer als ein sicher irgendwo problematisches Verhältnis zu ergreifen. Und das scheint mir der Sinn dieser zitierten Passage von Marx über Kritik zu sein. Sie definiert nämlich das, was sind schöne Begriffe, die, glaube ich, von Heiner Müller stammen, die dann stammen, die von Wolfgang Fritz Haug übernommen worden sind. Sie thematisiert das, was den Glutkern und den Theoriekern von Kritik ausmacht. Glutkern und Theoriekern von Kritik. Glutkern, das ist die personale Empörung über den Zustand der Welt und die subjektive Notwendigkeit, sowohl die Empörung als auch den Gegenstand theoretisch zu begreifen versuchen. Ich brauche den Glutkern, ich muss irgendwie Anschluss nehmen an dieser beschissenen Welt und ich brauche aber den Theoriekern, um diesen Anstoß und das, was mich daran stört, selber theoretisch begreifen zu können, um sozusagen verändernd einwirken zu können. Und genau diese Verbindung entspricht meiner eigenen biografischen Erfahrung, als mein Zugang zur kritischen Psychologie, wie anfänglich gesagt, sozusagen gebrochen war, ich in Bezug zur kritischen Psychologie bekam und dann eine neue Ebene fand. Einerseits das Unbehagen, was ich hatte, thematisieren zu können, aber auch theoretisch weiterzukommen. Ich hatte zwar 1970 schon, hatte 1966 angefangen zu studieren, im Rahmen eines Kinderladens in Bonn die Möglichkeit gesehen, politisches Engagement und Teilkenntnisse aus meinem Psychologiestudium zu verbinden, aber ich sah keine richtig systematische Perspektive und habe ja dann eben trotzdem Examen gemacht. Ich sagte am Anfang auch, dass ich viel von meinen Studierenden habe lernen können. Am meisten habe ich sicherlich gelernt in meiner jahrzehntelangen Zusammenarbeit und Freundschaft mit Klaus Holzkamp. Viel aber auch von Gisela Ullmann, die da sitzt, von Ute Osterkamp, von Wolfgang Meyers, um nur einige zu nennen. Es waren neben den Inhalten, die mich damals zu überzeugen begannen, es war die Umgangsweise zwischen Lehrenden und Studierenden, es war eine intellektuelle Gemeinschaft und Gemeinsamkeit, eine unangestrengte und selbstverständliche Solidarität und Hilfsbereitschaft, die mich überzeugten, beeindruckten und die ich vorher so im akademischen Bereich nicht kannte. Warum erzähle ich das jetzt zum Schluss? Weil ich meine, dass in einer emanzipatorisch verstandenen oder intendierten Wissenschaft der Psychologie allemal, die ja von unser einem handelt, personale Erfahrung, Überzeugung und wissenschaftliche Einsichten eigentlich zwei Seiten einer Medaille sind. Eingreifendes, sagen wir, berufliches Handeln bedarf sowohl personalen Engagements als auch wissenschaftlicher Konzepte, die ein derartiges Engagement theoretisch begründen können. Emanzipatorische Konzepte ohne Praxis sind irgendwie abstrakt. Praxis ohne theoretische Fundierung ist voluntaristisch. In diesem Spannungsfeld bewegen sich kritische Psychologen und Psychologinnen und auch kritische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler generell. Kritische Psychologie ist in diesem Spannungsfeld auch kein monolithischer Block. Und ich hoffe, dass die Ferienuni dazu beitragen kann, wieder mal dazu beitragen kann, dass sich Interessierte über all diese Fragen, soweit sie wollen, selber ein Urteil bilden können. Deswegen auch nochmal von mir aus vielen Dank an die Vorbereitungsgruppe und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das ist finito. Ja.